Das ARD Radio Feature. Hören, was dahinter steckt. Einmal erzählte mir jemand, nach Monaco sei er immer geflogen zum Autorennen. Im Privatjet, wirklich, ist ehrlich wahr. Seine Entourage war dabei und wichtige Geschäftspartner auch. Alle eingeladen von ihm, Nils Stolberg, dem großen Reeder. Über 70 Schiffe hatte er damals, bevor sie ihn stürzten, über Nacht. Der Herr der Schiffe. Vom Absturz eines Global Players. Feature von Rainer Kars. Das Hotel sei direkt an der Piste gewesen. Guter Blick vom Balkon. Und wenn unten die Rennpiloten vorbeirasten, prosteten oben seine Gäste ihm zu. Ihm, dem preisgekrönten Unternehmer. Ihm, dem Mutmacher der Nation. Ihm, der die ganze Chose hier bezahlt hatte. Ein sechsstelliger Spaß. Und alle waren aufgekratzt vom Luxus und vom infernalischen Getöse der Rennmaschinen. War es so? Vorsicht. Wer über den Bremer Reeder Nils Stolberg schreibt, kann sich leicht verirren. Ein Mann mit vielen Gesichtern. Einer, für den sich heute Staatsanwälte interessieren. Einer, der dem Bundesnachrichtendienst BND viel zu sagen hat und über den ein US-Milliardär und Börsenguru partout nicht reden will. Nils Stolberg. Ein Mann, der aufstieg und abstürzte, wie nur wenige es aushalten würden. Beides. Die Rasanz des Aufstiegs und die Härte des Absturzes. Ich treffe ihn wenige Tage nach den dramatischen Ereignissen des 1. März in einem Einzimmer-Apartment, seinem Refugium. Das Siegel der Staatsanwaltschaft an der Tür ist aufgebrochen. Stolberg sitzt auf einem Stuhl, hinter ihm ein blutrotes Gemälde. 2 Meter hoch, 1 Meter breit. Das Bild habe er extra hier aufgehängt, sagt Stolberg. Es passe genau zu seiner Stimmung. Er sei nämlich im Krieg. Ich bin definitiv im Kriegszustand. Ich finde es bedauerlich, über solche Dinge so sprechen zu müssen. Krieg ist was Abscheuliches, aber ich habe diesen Krieg nicht begonnen. Stolberg fixiert mich, ohne auch nur einmal die Augenlider zu schließen. Abscannen nennt er das. Er will wissen, ob er sein Gegenüber im Griff hat. Wir reden über das Bild. Sehr viel Rot, manchmal vermischt mit Schwarz, und dazwischen explodiert gleißendes Weiß. Diese Farben hatte der unbekannte Künstler mit dem Pinsel auf die Leinwand geworfen, eine Art Action-Painting à la Jackson Pollock, ein expressionistischer Sturm. Das Bild zeigt eine Auseinandersetzung, und ich denke, das passt zum Thema. Kampf. Kampf. Schwerer Kampf. David gegen Goliath. Da ist die Heuschrecke aus den USA mit einem Vermögen von 85 Milliarden US-Dollar. Und er ist auf der anderen Seite der Unternehmer, der Mittelständler, der versuchen muss, irgendwie diesen Kampf zu gewinnen. Und daran werde ich arbeiten. Akribisch, strategisch, emotionslos. Sieht blutrünstig aus. Ich denke, so kann man eine Heuschrecke heutzutage beschreiben. Da zählen Menschenleben überhaupt nichts. Kriegen wir einen Tee? Ja, gerne. Die Heuschrecke ist also schuld. Schuld daran, dass Stolberg kein einziges Schiff mehr hat. Schuld daran, dass alle seine Häuser weg sind. Das traumhaft gelegene am Bad Zwischenahner Meer weg. Die Häuser auf der Nordseeinsel Spiekeroog weg. Und die geliebten Nolde-Bilder, 31 Aquarelle und Zeichnungen, weg. Sie werden bald versteigert. Geschätzter Gesamtwert 4 Millionen Euro. Der Erlös geht in die Masse, sagt Stolberg spitz, während er den Tee eingießt, und mit Masse meint er Insolvenzmasse. Daraus bedienen sich seine vielen Gläubiger. Genau genommen sind es 965 Gläubiger. Und sie fordern 540 Millionen Euro von ihm. Früher war es andersherum. Da floss ihm das Geld nur so zu. Er brauchte lediglich bei seiner Bremer Landesbank anzurufen und schon purzelten die Kredite. Und er bestellte neue Schiffe bei chinesischen Werften, die wie am Fließband für ihn 50 Millionen Dollar teure Schiffsriesen bauten. Bei dem starken Wachstum in den Jahren zwischen 2008 und 2011, da sind wir sehr, sehr intensiv gewachsen. Da haben wir, glaube ich, jeden Monat fast einen Neubau bekommen oder alle 2 Monate einen Neubau. Das war nachher ein gewaltiges Wachstum. Der Aufstieg von Stolberg war ein einziger Rausch. 12 Jahre nur, dann nannte er sich Weltmarktführer und niemand widersprach. Im Gegenteil, Stolberg hier und Stolberg da. Besonders die feine Bremer Gesellschaft war wie besoffen von ihrem erfolgreichen Reeder. Schiffe, Schiffe, Schiffe. Endlich mal wieder ein Kaufmann von Welt in der ökonomisch geschredderten Hansestadt, deren herrschende politische Klasse sich gerne vergangene Großzeiten zusammenträumt und erfolgreiche Unternehmer glorifiziert. Zum Beispiel Henning Scherf. Lieber Nils Stolberg, herzlichen Glückwunsch zum 50. Geburtstag. Sie nutzen Ihre wunderbaren Talente im Entwickeln dieser Riesenfirma. Sie revolutionieren ja richtig den Stückgutmarkt. Der frühere Bremer Bürgermeister Henning Scherf gratuliert in einer Videobotschaft Stolberg zum 50. Geburtstag im Jahre 2010. Wir in Bremen, wir sind stolz darauf, dass Sie zu uns gehören. Wir sind glücklich, dass wir so jemanden mit Ihrer Tatkraft und Ihrer Unternehmungslust und Ihrer Begeisterungsfähigkeit, dass wir den mitten unter uns haben. Sie sind ein toller Bremer Bürger. Die Randschmeiße von Scherf ist die populistische Variante der Vereinnahmung. Stolberg genoss aber auch die hanseatische. Als Auserwählter für das noble, seit fast 500 Jahren alljährlich stattfindende Bremer Schaffermahl zum Beispiel. Stolberg mit Frack, schwarzer Fliege, blondierten Haaren, 50 Jahre alt. Stolberg spricht in der oberen Rathaushalle, einem Weltkulturerbe mit von der Decke herunterhängenden, jahrhundertealten, prachtvollen Schiffsmodellen. 300 geladene Gäste hören ihm zu. Kaufleute, Reeder, DAX-Vorstände und als Draufgabe ein Bundespräsident. Nur Männer sind da, aus Tradition. Stolberg, früher selbst Kapitän, redet über die Seeleute. Meine Herren, gedenken wollen wir an dieser Stelle der seemännischen Mitglieder von Haus Seefahrt, aber auch aller anderen Seeleute, die heute draußen auf See sind. Nicht alle Schiffe auf den Weltmeeren sind moderner und sicherer geworden. Allen Kapitänen und Besatzungen gilt an dieser Stelle unser herzlicher Gruß. Sie sind das nautische Rückgrat der Globalisierung. Meine Herren, dem Haus Seefahrt, seinen Vorstehern und Oberalten ein dreifaches Hurra! Typisch Stolberg, sagt Willi Lemke, früher Bremer Bildungssenator, Aufsichtsratschef vom Fußballclub Werder Bremen und Sportsonderbotschafter des UN-Generalsekretärs Ban Ki-moon. Immer denke Stolberg an die da unten, an die, die auf schlechten Schiffen fahren, an die, die die Arbeit machen, an die, die einfach mal Hilfe brauchen. Der hat so viel Positives für unsere Stadt getan und für so viele Initiativen sein Geld ausgegeben. Das ist ja 7-stellig gewesen, was er ausgegeben hat für gute Projekte in unserer Stadt. Im Frauenhaus hat er auch geholfen und viele andere. Die haben dann immer rückgemeldet bei mir, ey, das ist ja sensationell. Weltweit unterwegs, aber dennoch bodenständig und sozial. So lieben es die Bremer. Aber dann kam die Heuschrecke und die schöne Home-Story war kaputt. Die Heuschrecke heißt Oak Tree Capital Management und sie kommt aus Los Angeles. Spezialgebiet? Notleidende Firmen abgreifen. Hohe Rendite rausholen, 12%, aber auch gerne mehr. Über gut 80 Milliarden US-Dollar Spielgeld verfügt Oak Tree, um überall in der Welt Firmen aufzukaufen. Mit zunächst 10 Millionen Euro stieg der Kapitalfonds in Bremen ein. Nils Stolberg war in Not, die Schifffahrtskrise. Oak Tree erhöhte den Einsatz, übernahm die Regie, setzte Stolberg vor die Tür und zeigte ihn an. Bilanzfälschung und Betrug warfen die amerikanischen Investoren ihm vor. Die Staatsanwaltschaft machte eine Razzia bei Stolberg und beschlagnahmte Festplatten, Aktenordner und alles, was als Beweismittel in Betracht kam. Der leitende Wirtschaftsstaatsanwalt heißt Frank Passade. Die komplette Geschäftsführung der Reederei steht bei ihm nach der Hausdurchsuchung unter Verdacht. Die Ermittlungen richten sich zurzeit gegen 20 Beschuldigte, namentlich gegen die beiden verantwortlichen Geschäftsführer sowie weitere Prokuristen und in der Verantwortung stehende Mitarbeiter. Aus der Traum vom Weltmarktführer aus Bremen. Nun übernehmen die fremden Turbokapitalisten die Firmenzentrale, holen die wehende Reedereiflagge mit der Walflosse vom Dach und schicken die meisten der 500 Angestellten nach Hause. Alles schön nach deutschem Recht. Ein Insolvenzverwalter ist dabei. Dann bekommt die Reederei einen neuen Namen. Bei Stolberg hieß sie noch Beluga, benannt nach dem Wal mit dem ausgeprägten Sozialverhalten. Unter Oaktree spielen solche romantischen Verklärungen keine Rolle mehr. Hansa Heavy Lift, so taufen die Fondsmanager die neue Reederei. Dann ziehen sie ab, von Bremen nach Hamburg. 20 Schiffe nehmen sie mit und 80 Stolberg-Mitarbeiter. Jetzt steht der sogenannte Beluga Tower am Weserufer mitten in der Bremer Altstadt leer. Nachts ist in dem preisgekrönten Meisterbau alles dunkel. Tags ist niemand da. Dabei war Stolberg mit seiner Reederei gerade erst dort eingezogen. Luchy hat ganz klar einen Masterplan gehabt. Einen knallharten Masterplan, wie man Stolberg rauskickt, wie man Beluga filetiert, wie man mich langsam auf dem Hackbrett filetiert. Und da gab es eine ganz knallharte Strategie. Sie nehmen das ganz persönlich, ne? Das ist mein Laden gewesen, den habe ich aufgebaut. Und den hat man mir zertrümmert. Anflug im Hubschrauber auf Oaktree Capital Management, Los Angeles. Aus einer Gruppe von Wolkenkratzern ragt ein Gebäude heraus. Hier im 28. Stockwerk planen die Strategen von Oaktree ihre Investments. Eine Art moderner Feldherrenhügel. Hier wurde auch der Einstieg in die Bremer Reederei abgesegnet. Wir fliegen nah ran. Fast könnten wir die Oaktree-Leute bei der Büroarbeit beobachten. Aber die Scheiben sind getönt, man sieht nicht hindurch. Tokio, Paris, Peking, Hongkong, Singapur, Seoul, Frankfurt, London und so weiter. Oaktree ist überall, wo Geld fließt. Das Sagen hat Howard Marks. Seine Villa liegt 10 Hubschrauberminuten vom Feldherrenhügel entfernt, direkt am Meer. Wir fliegen hin. Unter uns stürzen sich gerade Pelikane pfeilschnell ins Wasser und erbeuten kleine Fische. Ein paar Delfine, ein paar Boote und dann der unendliche Pazifik. Auf dem Anwesen von Marx steht ein Herrenhaus mit vielen Nebengebäuden drumherum. Kleine Straßen führen hierhin und dorthin. 75 Millionen Dollar bekam nach Medienberichten Marx für seinen Sitz am Pazifik. Er hat ihn gerade eben verkauft. Für das Geld holte er sich ein Apartment in New York. Kostenpunkt 58 Millionen Dollar, schreiben die Zeitungen. In Los Angeles hat er aber noch 2 Villen. In Beverly Hills, dort wo andere Oaktree-Manager auch wohnen. Das sind die Leute, gegen die der Bremer Nils Stolberg Krieg führt. Wegen ihnen hat er das blutrote Bild aufgehängt. Ich erwische Howard Marks in Berlin. Er ist Special Guest auf einem Kongress. Carlyle, CVC Capital, Oaktree, die ganz großen Kapitalfonds der Welt sind da. Super Return heißt das Motto, maximale Rendite also. Überall hört man das Wort Greece. Die Branche ist ganz aufgeregt. Griechenland ist marode, eine sehr gute Nachricht. Howard Marks kommt aus einem Saal. Als ich das Mikrofon heraushole, drängen mich schon 2 seiner Begleiter ab. Marks sieht freundlich aus. Nicht sehr groß, wache Augen. Er guckt auf seine Armbanduhr. Leider in Eile, soll das heißen. Aber ich habe mir einen Trick ausgedacht. Ich habe sein Buch dabei, gerade ist es erschienen. In ihm geht es darum, wie man irre viel Geld macht. The Most Important Thing lautet der Titel. Could you please sign the book? Ob er das Buch signieren könne, frage ich. Marx wird sofort schwach. Er hält an, holt einen silbernen Füllfederhalter aus der Brusttasche seines Jacketts. Mit dem Mund zieht er die Kappe des Schreibers ab und fragt: Sure. What's your name? Kahas, K-A-H-A-S. Jetzt muss er schreiben. Zeit, ihn etwas zu fragen. Warum investieren Sie in Schiffe, will ich wissen. Why do you invest in shipping companies in the moment? We invest in things. Wenn was preislich unten ist, aber Zukunft hat, schlagen wir zu, antwortet Marx. Die Schifffahrt war zuerst zu hoch bewertet, jetzt sei sie unterbewertet. Ah ja, verstehe. Also jetzt ist es gut, einzusteigen. Aber mussten seine Leute denn unbedingt in Bremen die Beluga-Reederei zerschlagen, nur um dann nach Hamburg abzuziehen? One question to Beluga. Was it necessary to smash the old German shipping company and to build up a new one? Why not operating with the old one? You know, I really can't comment. Das kommentiere ich nicht. Fragen Sie Hermann Dambach von unserer Deutschlandzentrale in Frankfurt, sagt Marx und gibt mir das Buch mit Widmung zurück. Hermann T. Dambach, ein Mann so Ende der 40er, ist auch da. Der Deutschlandchef von Oaktree trägt eine dicke Designerbrille und tut so, als telefoniere er. Wie ein Hase läuft er im Zickzack vor mir her. Ich wollte fragen, ob ich Sie kurz was fragen kann. Sie sind Herr Dambach. Wenn ich ihn anspreche, hält er sich sein Telefon an das mir zugewandte Ohr. So ist er abgeschirmt. Einmal folge ich ihm im Kreis um einen Pfeiler herum. Er bleibt nicht stehen. Es hat keinen Zweck. Es war Dambach, der ihn am 1. März 2011 fertig machte, hatte Nils Stolberg erzählt. Dambach sei an diesem Tag einfach mit 6 Männern in seine Reederei hereinspaziert und habe ihn in das Besprechungszimmer geholt. Stolbergs Erinnerungen an diesen 1. März. Dambach war der Ankläger und Dambach hat richtig geschrien. Das ist so eine Mischung aus extrem laut, bestimmend und ja, auch mit einer Härte in der Stimme. Ich kannte das nicht. Und dann fängt man an, dann kann man gar nicht mehr klar denken und kann auch gar nichts mehr sagen. Bilanzfälschung. Geschönte Umsätze. Das habe Dambach ihm vorgeknallt. Die anderen Männer im Raum fixierten ihn und schwiegen kalt. Und dann sind sie zusammengeknackt. Ja, zusammengeknackt bin ich nicht. Ich habe aber, weil ich gemerkt habe, dass mir total schwindelig geworden ist, dann habe ich einfach meinen Kopf etwas abgelegt, so ein bisschen auf meinen Unterarm und habe dann ganz einfach gedacht, hoffentlich ist das gleich vorbei. Und dann hieß es noch 10 Minuten Zeit, ich soll meine Sachen nehmen und dann bin ich wie in Trance in mein Büro gegangen, aber hatte dann links und rechts gleich 2 Leute und habe dann meinen Koffer gesucht. Und dann musste ich meine Karte abgeben, musste ich schon hier oben Karten, Schlüssel, musste ich alles abgeben. Willi Lemke, der Aufsichtsratschef von Werder Bremen, erinnert sich, wie Stolberg direkt nach dem Rausschmiss im Fußballclub auftauchte. Gerade saßen sie zusammen. Also er kam rein, klein, mit Hut. Der große, große Buddenbrook, Nils Stolberg, Weltmarktführer, geplättet, verspekuliert, kaputt und klein, mit Hut. Und er sagt dann auch, ihr wisst nicht, was mir heute passiert ist, das glaubt ihr nicht. Er war dort zusammengefaltet worden und es war übrigens auch für uns eine blöde Situation. Wir hatten zu dem Zeitpunkt noch eine große Forderung. Ich vermute, die Forderung haben wir auch heute noch. Und er war ja nicht nur unser Aufsichtsratskollege, sondern auch unser großer Sponsor. Und er sagte uns, liebe Leute, ich weiß nicht, was mit der Kohle wird, ich habe da nichts mehr zu sagen. Genau genommen hatte Stolberg schon seit einiger Zeit nichts mehr zu sagen in seinem Laden. Und das kam so. Als der Bremer Landesbank das ewige Wachstum der Reederei Schiffe, Schiffe, Schiffe nicht mehr ganz geheuer war, teilte der Risikovorstand der Bank Stolberg in einem sehr persönlichen Gespräch mit, dass er in Zukunft kein Geld mehr bekommt. Leider. Stolberg versuchte es bei anderen Banken. Er blitzte ab. Blieb nur die Heuschrecke. Projekt Scholle war der Codename für den Einstieg bei Stolberg. Die Amerikaner gaben ihm frisches Geld und bekamen dafür Anteile an der Reederei. Aber schon bald danach war das Geld wieder alle. Nun kamen sie mit einem Knebelvertrag, sagt Stolberg. Leider Gottes kann man sowas nicht ablehnen, wenn es darum geht, ein Unternehmen zu retten. Wir waren ja davon abhängig, dass Oaktree die Gelder freigibt. Da hat man mich gehabt. Du bekommst das Geld fürs Unternehmen, aber du musst diesen Vertrag vorher unterschreiben. Stolberg am Tropf. Super. Beste Voraussetzung für die harte Gangart. Oaktree finalisiert das Investment. Totale Übernahme. Stolberg darf sich ab sofort nur noch die Hälfte seines üblichen Salärs auszahlen und er kann als Geschäftsführer abberufen werden, selbst wenn Oaktree noch nicht im Besitz der Mehrheit ist. Stolberg unterschreibt. 2 Wochen später steht der Weltmarktführer mit seinem Koffer vor der Tür und die vielen Anwälte des Kapitalfonds löchern die Bremer Staatsanwaltschaft. Die Reederei sei ein großes Potemkinsches Dorf. Wirklich, ist ehrlich wahr. Eine Scheinwelt mit frisierten Bilanzen. Oaktree wünscht sich kompromisslose Ermittlungen der Staatsanwaltschaft. Die aber verzweifelt gerade bei dem Versuch, Stolbergs Firmenlabyrinth zu entschlüsseln. Die Firma Beluga als solches ist nicht nur ein Unternehmen, sondern das ist ein ganzes Firmengebilde. Und die Ermittlungen beschränken sich nicht nur auf ein Unternehmen, sondern auf dieses komplette Firmengebilde. Mit den ganzen verbundenen Gesellschaften, Schiffsgesellschaften und alles, was dazugehört. Es ist sehr umfangreich, was an Beweismitteln sichergestellt worden ist, sowohl in Papierform als auch in der Form der Sicherung digitaler Dateien. Und darüber hinaus ist es rechtlich sehr komplex. Nur eine Staatsanwältin bearbeitet den Fall. Personalmangel, hoher Krankenstand, klagt Passade. Manchmal helfe er aus. Er ist ja schließlich Leiter der wirklich sehr kleinen Wirtschaftsabteilung der Bremer Staatsanwaltschaft. Vielleicht ist die desolate Personalsituation in Passades Abteilung der Grund, warum ich es bin, der in einem Bremer Keller 47 Aktenordner findet. Beluga steht darauf. Die Staatsanwaltschaft hatte einen Hinweis bekommen, die Ordner aber nicht abgeholt. Jetzt kümmere ich mich darum. Rechnungen, Briefe und Bilanzen und dann ein einzelner alter Ordner aus dem Jahre 2003. Gleich vorne geht es um die BBC China, ein Schiff, dem mehrere westliche Geheimdienste wochenlang hinterherfuhren. Das Schiff gehört Nils Stolberg, das steht in einem Papier. Kaum war der Schiffsname Beluga Superstition geändert in BBC China, schon wurde in Malaysia alles auf den Frachter geladen, was der libysche Diktator Muammar al-Gaddafi für den Bau einer Atombombe so bestellt hatte. Alles zusammengepackt von den Leuten von Abdul Qadir Khan, dem Vater der pakistanischen Atombombe. Die Geheimdienste wussten genau Bescheid über die Fracht der BBC China, ließen das Schiff aber erstmal in Ruhe, erklärt Olli Heinonen, damals zweiter Direktor der Internationalen Atomaufsichtsbehörde der IAEO. So wollten sie mehr über die Hintermänner erfahren. Darauf hatten die Geheimdienste lange gewartet, dass Gaddafi sich heimlich für den Bau seiner Bombe auf dem Schwarzmarkt versorgt. In flagranti wollten sie ihn erwischen. Schließlich hatte Libyen den Atomwaffensperrvertrag unterschrieben. Vielleicht könnten sie so den Diktator zur Kooperation zwingen im Kampf gegen Al-Qaida und das Netzwerk ausleuchten. Mit der BBC China klappte das, sagt Heinonen. Das Schiff des Bremer Reeders Stolberg hat Geschichte gemacht. Ein historisches Schiff gewissermaßen. Denn jetzt wussten die CIA, der britische MI6 und der BND Bescheid, wo die Atommafia steckt, wer dort das Sagen hat, und sie hatten nun die Spur, die zu den technischen Zeichnungen für die Bombe führt. So the BBC China is a kind of historical ship. Ein historisches Schiff? Ja, sagt Heinonen. Die Falle schnappt im Mittelmeer zu. Militärschiffe kommen, eskortieren die BBC China in einen italienischen Hafen und dann beschlagnahmen die Geheimdienste die Atomtechnologie. George W. Bush besichtigt später die eroberte Ladung und triumphiert vor laufenden Kameras. Jetzt haben wir sie, sagt er. Die Welt ist ab heute sicherer. Today, Libya, America and the world are better off because these components are safely in your care. Man muss das Schiff kontrollieren. Das ist das Geheimrezept bei solchen Aktionen, sagt Olli Heinonen. If I had been running this as an American or British or German Gut, wenn der Reeder von vornherein dabei ist. Das hätte er als amerikanischer, englischer oder deutscher Agent so eingerichtet. Denn wer, wenn nicht der Reeder, weiß, welche Routen die Schwarzhändler nehmen, welche Behörden den Schmuggel decken und wer in den Häfen hilft? Nils Stolberg reagiert etwas einsilbig, als ich ihn nach der BBC China frage. Wir haben natürlich auch Kapitäne an Bord gehabt, in dem Fall einen guten Kapitän gehabt, der gemerkt hat, da ist irgendwas nicht so ganz in Ordnung und hat uns dann sehr schnell informiert. Und dann haben wir das sofort weitergegeben. Das heißt, Sie haben sogar geholfen dann? Ich denke, wir haben definitiv geholfen. Ja, weil danach war das Kahn-Netzwerk zerschlagen. Ja. Das ist das, was Olli Hainonen sagt. Er sagt, das war ein historisches Schiff. Ja, ja. Vielleicht müsste es bei Ihnen eigentlich einen Ehrenplatz kriegen an der Wand. Ja, natürlich, aber das ist ein Beispiel gewesen, ich denke, wo wir sehr gut funktioniert haben. Stolberg wusste also früh Bescheid über die Atomfracht. Das ist seine Version. Eigenartig. Wenige Sätze vorher im Interview hatte er noch etwas ganz anderes erzählt. Wir als Beluga haben es definitiv nicht gewusst, wir haben das Schiff verchartert. Wir haben auch die Ladepapiere nicht gehabt und wir haben erst im Nachhinein die Information bekommen, dass dieses Schiff unter BBC-Charter wohl Dinge gefahren hat, die hochsensibel waren. Wusste Stolberg nun Bescheid oder nicht? Nein, doch, ja, später, sagt Stolberg. Nicht vorher also, sondern nachher. Stolbergs Antwort ist nicht eindeutig. Ebenso wenig eindeutig wie das Schicksal seines Schiffes. Kurze Zeit nach der Geheimdienstaktion lief die BBC China vor Südafrika auf einen Felsen. Ein nautischer Fehler des Kapitäns. Aha. Das Schiff wurde jedenfalls danach versenkt. Sie haben es mir mal erzählt, dass Sie auch Informationen dem Bundesnachrichtendienst zugespielt haben. Mögen Sie darüber reden? Da möchte ich an dieser Stelle nicht drüber reden. Mhm. Warum nicht? Weil ich denke, dass wir uns damals verpflichtet haben, uns dazu einfach nicht zu äußern. Kann ja positiv gemeint sein mit dem Zuspielen von Informationen. Kann ja helfen. Naja, ich denke, das ist ein staatliches Organ und ich denke, wir haben da intensiv geholfen. Und ich möchte das aber an dieser Stelle nicht weiter vertiefen. Haben Sie da gehofft, dass die Ihnen vielleicht mal helfen jetzt in dieser schwierigen Situation? Nein, das habe ich nie gehofft. Wer ist Nils Stolberg? Ein Schattenmann? Ein Reeder, der sich verzockt hat? Ein sozialer Unternehmer, der von einer Heuschrecke brutal zu Fall gebracht wird? Oder einer, der sich als Wohltäter gibt und zugleich in Saus und Braus lebt? Monte Carlo, zweite Version. Adrenalin, Ferrari, Mercedes. Einmal erzählte mir jemand, Stolberg fuhr das immer ganz groß, ehrlich, ist wirklich wahr. Seine Gäste waren handverlesen, er ließ sich Vorschläge machen, prüfte dann und entschied. In Monte Carlo umgarnten seine Leute dann die Auserwählten, damit sie auch in Zukunft Stolbergs Schiffe buchen und auf ihnen ganze Fabriken und Kraftwerke nach Asien oder Afrika fahren. Später dann, nachdem sich die Rennfahrer mit Shampoos bespritzt hatten, fuhr die Beluga-Gesellschaft mit einer angemieteten Yacht nach Saint-Tropez. Aber Stolberg war gar nicht dabei. Stolberg, das Arbeitstier, in seinem Büro in Bremen saß er. Er las Berichte, unterzeichnete stapelweise Papiere und führte Gespräche unter vier Augen. Zum Beispiel mit einem Mann, der sich Hollmann nannte. Ein Mann vom BND. Sein richtiger Name ist das nicht. Die Bremer Staatsanwaltschaft aber soll seinen Klarnamen kennen. Ich frage Staatsanwalt Frank Passade nach dem Verbindungsmann des Nachrichtendienstes. Sagt Ihnen der Name Hollmann was? Der Name ist hier nicht unbekannt. Das sollte ein Zeuge werden, ne? Frank Passade, ein jungenhafter Mann in den 40ern, lächelt ein breites Lächeln. Er schweigt einige Zeit. Sein Lächeln wird dabei noch breiter. Dann antwortet er. Ja, verwirrtes Schweigen, oder was sagt man dazu? Ja, kann man sagen. Nee, möchte ich jetzt. Gut. Geht nicht. Sie sagen nicht mehr dazu. Klappe zu. Eine kurze Bestätigung von Hollmanns Existenz. Mehr kriege ich nicht. Auf Hollmann stieß die Staatsanwaltschaft, als sie eine Bremer Garage auf den Kopf stellte. Eigentlich suchte sie bei einem von Stolbergs Leuten nach Hinweisen auf Fälschung von Bilanzen, aber stattdessen fanden sie Ladepapiere von einem Waffenschiff. Es geht in diesem Verfahren darum, dass Panzerlieferungen nach Myanmar stattgefunden haben und zum damaligen Zeitpunkt ein Embargo bestand und dass gegen dieses Embargo letzten Endes verstoßen worden ist. Was hatten die Stolberg damit zu tun? Die Verschiffung hat auf einem Schiff stattgefunden, das zur Beluga-Gruppe gehört. Und von daher steht auch Herr Stolberg in der Verantwortung dafür. Am liebsten wäre es Passade, wenn der Generalbundesanwalt in Karlsruhe das ermittelt. Ist ja auch wirklich kompliziert. Erst Stolbergs verwirrende Bilanzen, dann plötzlich Panzer und nun auch noch dieser Hollmann und der BND, ein deutscher Nachrichtendienst. Aber der Generalbundesanwalt will den Fall Beluga Eternity nicht. Es ist der 24. Juli 2009. Die Beluga Eternity läuft im ukrainischen Hafen Oktjabrsk ein und lädt Raketen und Panzer für Myanmar. Oktjabrsk, die Waffenkammer. Hier holen Schiffe alles, was man für einen Krieg so braucht. Fracht für Kongo, für Südsudan und Nordsudan, für das Militärregime in Myanmar, der neue Name von Burma, und für viele mehr. Die ukrainischen Behörden wollen nicht, dass ich mir den Hafen ansehe. Militärisches Sperrgebiet, schreiben sie, alles sehr geheim. Zu Sowjetzeiten brachte sich schon derjenige in Gefahr, der den Namen Oktjabrsk überhaupt nur erwähnte. Der ukrainische Seemann Ivan erzählte mir in einem Interview im Jahre 2010, wie es aussieht im Hafen. Kurz zuvor hatte er als Ladematrose auf dem Unterdeck eines Frachters 40 Panzer auf die Plätze dirigiert. So viele Militärgüter wie in diesem Hafen habe er noch nie gesehen, erzählt Ivan. Wie viele Waffen darauf warteten, verschifft zu werden? Unvorstellbar. Russische Panzer, Radpanzer, Feldküchen und sogar Raketen. Alles voll mit Waffen vom Horizont bis zum Horizont, wie man bei uns sagt. 5 Tage lang wird die Beluga Eternity beladen. Dann fährt das Bremer Schiff los nach Rangoon. Es braucht eine Woche. Es ist genau die Woche, in der die Oppositionspolitikerin Aung San Suu Kyi immer wieder aus dem Gefängnis in den Gerichtssaal gebracht wird. Sie ist angeklagt, weil sie in ihrem Haus einem religiösen Fanatiker aus den USA, der über den Fluss auf ihr Grundstück eingedrungen war, zu essen gab, bevor sie ihn weiterschickte. Als die Beluga Eternity die Waffen für die Militärregierung in Rangoon auslädt, bekommt die zierliche Frau gerade 3 Jahre Zwangsarbeit für ihr Vergehen. Später wird das Urteil umgewandelt in 18 Monate Hausarrest. Nils Stolberg zu der Waffenlieferung mit dem Schiff. Das wussten wir nicht. Also als Beluga wussten wir nicht, was tatsächlich an Bord war. Gar nicht, keine Idee. Nein, das ist ja kein Beluga-Schiff gewesen, sondern soviel ich weiß, ist es ein Charterschiff gewesen. Und ich kann mich nicht wirklich daran erinnern, dass wir die Information bekommen haben, was genau verladen wurde. Wann haben Sie das erste Mal davon gehört? Im Nachhinein, ich glaube ein paar Monate später. Wirklich? Da sind aber Zweifel angebracht. Auszüge aus einem Schriftverkehr, die Namen der beteiligten Mitarbeiter der Beluga-Reederei, kürze ich ab. Von M&T, gesendet am 7. Juli 2009, also 3 Wochen, bevor die Eternity die Waffen einlud im ukrainischen Hafen Oktjabrsk. Referring cargo of military Oktjabrsk Rangoon. Do not disclose any issues to third parties, taking into account it is very delicate cargo. Heißt, nichts weiter sagen, sehr sensible Ladung. Und in einer weiteren E-Mail schreibt der Abteilungsleiter S von Beluga an den russischsprachigen M, offenbar der Organisator dieser Waffenladung nach Myanmar. Zitat: Before we start from here, I asked Ingo and Mr. Stolberg to liaise with head owners in view of upcoming cargo. Heißt, Ingo und Nils Stolberg waren mit der Sache befasst. Und dann kommt eine ganz komische Frage. Is same based on Beluga Endurance Oktjabrsk Mombasa? Heißt, machen wir es so wie bei der Beluga Endurance? Das Schiff Beluga Endurance lud ebenfalls im ukrainischen Oktjabrsk Panzer und Munition und lieferte das ganze Zeugs für den Südsudan im kenianischen Hafen Mombasa ab. Eine verbotene Lieferung, denn ein Krieg zwischen Nord- und Südsudan stand unmittelbar bevor. Ja, doch, sagt Nils Stolberg, aber nicht immer, wenn Beluga draufsteht, sei er verantwortlich gewesen. Also auch diese Verladung ist damals, ich denke, auch mit einem Charterschiff gemacht worden. Also nicht mit einem Beluga-Schiff, sondern mit einem Charterschiff. Heißt aber Beluga Endurance, ne? Ja, aber es ist dann damals weiter verchartert worden. Und dann weiß man nicht genau, was an Bord ist. Wer ist Nils Stolberg? Ein Reeder, dem die Waffenhändler einen Streich spielten und er hat gar nichts gemerkt? Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Jedenfalls will Stolberg vermeiden, dass öffentlich über die Sache mit dem Südsudan geredet wird. Nach einem Kurzbericht des Spiegel über diesen illegalen Rüstungsexport ohne Nennung seiner Reederei ist er alarmiert und sucht die Quelle der Information. Er findet Mike Lewis. Lewis ist ein Rechercheur, der für Hilfsorganisationen in England arbeitet. Stolberg lädt Lewis ein zu sich nach Bremen. Mit dabei Ingo F., ein junger Mann mit kahlgeschorenem Schädel und Bart aus Stolbergs Führungszirkel. Die drei Männer verstehen sich offenbar gut, denn nach dem Treffen tauschen Lewis und Ingo F. geheime Informationen aus. Ein Beispiel. Hi Ingo, this is super interesting. I heard about some military cargo Oktyabrsk Yangon movements last April. Don't suppose you still have the cargo inquiries? Hi Ingo, schreibt Mike Lewis, hochinteressant. Ich hörte über einige Waffenladungen aus dem Hafen Oktyabrsk nach Myanmar vergangenen April. Weißt du mehr? Ingo F. schreibt zurück, und zwar am 14. Januar 2009, ein halbes Jahr bevor die Beluga Eternity angeblich ohne Wissen der Beluga-Reederei Waffen in Oktyabrsk lud und nach Myanmar brachte. For your information, I saw cargo inquiries to Bangladesh and Libya. Export via Ukraine, that means Oktyabrsk, so it's obvious. Heard as well that there are more movements to Yangon. Ich habe Ladelisten gesehen für Bangladesch und Libyen über die Ukraine, also Oktyabrsk. Ist doch klar, was das bedeutet. Hörte auch, es gibt weitere Bewegungen nach Yangon, also Rangoon in Myanmar. Heißt, kurz nach dem Treffen im Büro von Nils Stolberg tauschen nun zwei Insider Informationen aus und geben sich Tipps über internationale Waffenströme. Und heißt auch, ein halbes Jahr vor der Lieferung von Panzern und Raketen mit einem Beluga-Schiff wissen die beiden Bescheid. Es gibt Waffenlieferungen nach Myanmar. Wer ist Mike Lewis? In einem etwas heruntergekommenen Reihenhaus im Süden von London sitzt Lewis an einem antiken Holztisch. Überall liegen Papiere, dazwischen eine Babyflasche. Seine Frau ist mit dem Neugeborenen unterwegs, eine junge Familie. In der Küche, die direkt neben dem Tisch beginnt, stapelt sich das Geschirr. Im tristen Innenhof flattert Wäsche. Wir reden über Waffengeschäfte. Ich setze mich zu Lewis an den Tisch. Wir sind uns zugewandt. Aber wenn Lewis redet, erwidert er meinen Blick nicht. Er wendet stattdessen seinen Kopf und schaut in einen Spiegel an der Wand. So kann er mich beobachten, ohne mich direkt anzusehen. Für Amnesty International in London habe er Informationen über den Südsudan gesammelt, sagt Lewis. Jetzt arbeite er für eine andere Hilfsorganisation. There is mentioned one other ship, it's Eternity, Beluga Eternity, from Beluga to Myanmar. Ob er denn mit Stolberg über Myanmar sprach oder später etwas erfuhr über die Waffenlieferung mit der Beluga Eternity, frage ich. Beluga Eternity? Nein, nie gehört. Auch nicht darüber gesprochen, sagt Lewis, nur über die Beluga Endurance. Wieder sieht er in den Spiegel. Ich werde das ihm nicht schlau. Sein Besuch in Bremen bleibt mir ein Rätsel. Stolberg bestätigt nur, dass er sich mit Lewis traf, ein gutes Gespräch. Das fand Lewis auch. Wie war er denn so, der Reeder, frage ich. My impression was that he was a shipping professional. Naja, ein richtiger Reeder eben, der zeigen wollte, dass er nichts Falsches gemacht hat, sagt Lewis. Es ging ihm vor allem um seine Reputation. My impression was that they wanted to to clear their reputation, that they wanted to show us that they had acted in good faith. Insolvenzverwalter Edgar Gründer geht durch eine riesige Lagerhalle in einem Bremer Industriegebiet. Mehr als 10.000 Aktenordner stehen hier. Alles Beluga, sagt er. Er steuert auf ein Metallregal zu. Dort liegt ein Stück Plexiglas. Es ist ein Preis, ein Symbol für die Anerkennung des Unternehmers Nils Stolberg. Gründer nimmt das Ding in die linke Hand. Mit der rechten wischt er den Staub von der Schrift. Eine eingravierte Widmung wird sichtbar. Er liest vor. Der Entrepreneur des Jahres 2006, eine Initiative verschiedener Zeitungen, Frankfurter Allgemeine, Manager Magazin und Ernst & Young. Hat er verdient? Ich glaube, man sollte die unternehmerische Leistung, die in der Entwicklung insbesondere der ersten Jahre gesteckt hat, nicht gering schätzen. Ich denke nach wie vor, das war eine große Leistung, dieses Unternehmen zu entwickeln. Und ich glaube, das ist ja nur eine Auszeichnung unter vielen. Doch dann kam die Krise und Stolberg machte Fehler, sagt Gründer. Zu viele Schiffe, zu viele Mitarbeiter und laufend Verluste. Das Unternehmen immer mehr verschachtelt. Eine unübersehbare Anzahl von Konten, auf denen Geldströme hin und her flossen, sogar nach Panama und zurück. Aber am Ende hätten sie kapiert, wie Stolbergs Imperium tickt, sagt Gründer. Sie mussten sich dafür nur mühsam durch die Akten beißen. Zahlen, Buchhaltung, das ist unsere Primärquelle. Geldflüsse prüfen und Plausibilitäten für Geldflüsse. Gründer gibt ein Beispiel. Es geht um die Treibstoffe in den 70 Schiffen. Ein Vermögen, wenn die Tanks gefüllt sind. Ja, wenn man weiß, wie viel Tankkapazität gibt es, ja, und wenn man dann sieht, was für Vorräte sind gebucht und man vergleicht das und man stellt fest, so viele Tanks gibt es gar nicht, wie Vorräte da sein sollen, dann hat man's. Was hat man dann? Die Erkenntnis, dass das nicht sein kann. Und dann hat man eine richtige Spur und die ist auch greifbar. Warum macht ein Unternehmer genau sowas? Ein Treibstoffbestand ist ein Vermögensgegenstand. Und je mehr Treibstoff aufgeschrieben wird, desto größer ist der Vermögensgegenstand. Das brauche ich, um Kredite zu kriegen? Das ist Bestandteil meiner Bilanz. Wenn sie gut aussieht, wirkt es wie meine Bilanz? Dann sind alle fröhlich und haben Vertrauen in die weitere Entwicklung eines Unternehmens, dessen Bilanz gut aussieht. Weltmarktführer. Schöner Schein. Hatte sich der vor dem Mikrofon flüchtende Deutschlandchef von Oaktree, Hermann T. Dambach, davon blenden lassen? Oder waren die Manager in Los Angeles zu überheblich an das Projekt Scholle herangegangen? Projekt Scholle. Das war ja der Codename für Oaktrees Abenteuer in Bremen. Scholle, das klingt so wie kleiner Fisch oder wie die schnappen wir uns nebenbei. Interessanter Projektname, wenn man wie Howard Marks direkt am Pazifik wohnt und beim Blick aus dem Fenster die großen Pelikane beobachtet, wie sie blitzschnell herabstürzen, um kleine Fische zu erbeuten. Aber irgendwie hat es in Bremen nicht funktioniert mit dem Super Return der maximalen Rendite. Mit Glück kriegt Oaktree den Einsatz wieder raus. Weil Stolberg uns über den Tisch zog mit seinen falschen Zahlen, sagt Oaktree. Falsch, beharrt Stolberg. Er habe lediglich etwas aggressiv bilanziert. Für mich ist sehr wichtig, zum Ausdruck zu bringen, dass ich mich nie persönlich bereichert habe. Und dass ich nie als Unternehmer privat gehandelt habe. Sondern ich will und muss hier an dieser Stelle ganz klar zum Ausdruck bringen, dass ich mich der Verantwortung stelle, dass ich mit offenem Visier mich letztendlich dem Gericht zeige. Da ist er wieder. Stolberg, der Aufrechte, der, den die Bremer so bewundert hatten. Doch heute will keiner mehr etwas von ihm wissen, sagt Willi Lemke, trotz seiner ganzen Wohltaten. Kleine Beträge, große Beträge, ganz riesig große Beträge. Nils Stolberg konntest du immer anrufen und hast von ihm eine Hilfe bekommen. Und das sollten wir nicht vergessen, wenn die jetzt die heute die Straßenseite wechseln, wenn sie sehen, da kommt Nils Stolberg, das sollen sie nicht vergessen. Und all die anderen? Der Ausrichter des Preises Unternehmer des Jahres, Ernst & Young, hat Nils Stolberg aus der Liste der Ausgezeichneten einfach herausgestrichen. Hochgejubelt haben ihn viele, Henning Scherf allen voran und einige andere hinterher, auch Nicht-Bremer waren dabei. Der ZDF-Moderator Klaus Kleber zum Beispiel, der Mann, der abends den Deutschen im Fernsehen die Welt erklärt. Er wollte mit Stolberg sogar zusammenarbeiten. Das steht in einem Schreiben von ihm. Zitat: Lieber Herr Stolberg, ich wollte mich unbedingt bei Ihnen für den wunderbaren Abend in Ihrem schönen Haus bedanken. Es ist das größte Privileg meines Jobs, Menschen wie Sie kennenzulernen. Und etwas weiter? Ich hoffe sehr, dass unser gegenwärtiges Filmprojekt uns zusammenbringen wird. In der großzügigen Wohnung von Wulf Herzogenrath, dem früheren Direktor der Kunsthalle Bremen, steht ein künstlicher Baum. Vielleicht 3 Meter hoch. An den Ästen hängen, statt Blättern, kleine Fernseher, die Bildschirme flimmern farbig. Ein Werk von Nam June Paik, dem großen Videokünstler. Wir sitzen unter dem Baum und unterhalten uns über Nils Stolberg. Einmal hatte Herzogenrath eine Ausstellung in Stolbergs Künstlerhaus in Spiekeroog eröffnet. Ein Ort, den der Reeder bauen ließ, um junge Kreative auf die Insel zu locken. Stolberg wollte dort seine Emil-Nolde-Bilder zeigen. Sogar Kulturstaatsminister Bernd Neumann war angereist, auch er ein Bremer. Im Grunde lagen ihm viele Bremer zu Füßen. Aber am Ende war er keiner von uns, sagt Herzogenrath heute. Die Bremer Gesellschaft liebt den leisen Ton. Die Bremer Gesellschaft liebt das Engagement, was nicht nach außen geht. Man nimmt eigentlich nationale Ehrungen oder Orden nicht an. Man bleibt bescheiden, man steht eigentlich nicht in der Zeitung. Das sind alles so alte Bremer Tugenden, die vielleicht gar nicht unbedingt ins 21. Jahrhundert passen. Jemand, der auf derselben Ebene mit den anderen sozusagen spielen will, muss diese Spielregeln eigentlich in Bremen einhalten. Und das hat er nicht gemacht. Also gehört er nicht dazu? Ganz sicherlich gehörte er so nicht dazu. Und das war sicher auch eines der Punkte am Ende, die ihm eine mögliche andere Lösung vermasselt haben. Dass er hätte gerettet werden können, bevor die Spirale so weit geht, dass sie ihn wirklich in den Abgrund reißt. Mit Hilfe der Bremer. Hätte vielleicht sein können. Die Staatsanwaltschaft hat Anklage erhoben wegen Bilanzfälschung und Kreditbetrug. Stolberg drohen bis zu 4 Jahre Freiheitsstrafe. Die Ermittlungen haben bislang nicht ergeben, dass ein hinreichender Tatverdacht für die Begehung weiterer Straftaten besteht. Aber wir ermitteln weiter, sagt Passade. Wie gut, dass sie einen Kronzeugen aus Stolbergs innerstem Zirkel haben. Ohne den hätten sie Stolbergs verschachtelte Firmenwelt gar nicht erst entschlüsselt. Ganz konkret geht es darum, dass die Auftragsbestände für das Jahr 2010 um 189 Millionen US-Dollar und für das Jahr 2011 um 316 Millionen US-Dollar überhöht ausgewiesen worden sind. Dies insbesondere durch fingierte Aufträge. Das hat zu dem Zeitpunkt Oaktree nicht gemerkt. Nochmals falsch. Oaktree habe die Übernahme seiner Reederei planstabsmäßig durchgezogen, trichtert Stolberg mir ein, als ich ihn in seinem neuen kleinen Büro besuche. Etwas Consulting macht er jetzt, so Schiffsgeschichten. Das dürfe er auch, jedenfalls solange er nicht verurteilt ist. Was er verdient, muss er mit dem Insolvenzverwalter abrechnen. 1.800 Euro kann er behalten. Klar, er sei immer noch im Krieg, sagt Stolberg. Das rote Bild hängt extra gleich im Eingang zum Büro, aber manchmal sei er auch ziemlich runter. Dann spreche er in sein Handy, nur für sich, nur um sich am Tag darauf zu beweisen, dass es gestern schlimmer war und heute doch schon wieder besser. Er gibt mir eine Kostprobe. Stolberg auf dem Display, er ist blass, gestrandet auf dem Bahnhof von Bremen. Im Hintergrund das laute Getöse der Bahnhofshalle. Möchte einfach mal sagen, was ich fühle, sagt Stolberg. Vorhin habe ich noch mit Lana telefoniert, die mir gesagt hat, dass sie gestern Abend Weinkrampf gekriegt hat. Gestern Abend habe seine Frau einen Weinkrampf gekriegt wegen der erneuten Hausdurchsuchung. Ich muss irgendwo den Dreh finden, um eine ganz neue Kraft zu entwickeln. muss mich für diesen fucking Prozess, so Stolberg wörtlich, stark machen, erzählt Stolberg sich selbst. Schlecht sehe er aus heute im Bremer Hauptbahnhof. Naja, egal. Howard Marx schreibt, er fände es disgraceful, also entwürdigend, dass ich mir seine Luxusvillen von außen angesehen habe. Seine Kameras hatten mich gefilmt. Dabei stehen Fotos seines protzigen 39-Zimmer-Apartments in New York sogar im Netz. Im Südsudan ist Krieg. Die Panzer, geliefert von der Beluga Endurance, sind im Einsatz. In Myanmar hat sich die Lage für die Opposition verbessert, aber das Militär diktiert weiterhin das Geschehen. Der BND will sich zu den Panzern von Myanmar nicht äußern, das sagt ein Sprecher, und er bittet mich, es doch nun beim Telefonat zu belassen. Hollmann vom BND hat, wie man hört, einen neuen Ansprechpartner in Bremen. Der Neue arbeitet bei einer Reederei. Wirklich, ist echt wahr. Stolberg hat ausgedient. Er wartet auf seinen Prozess. Postskriptum. Ah ja, Monte Carlo. Version 3, Stolbergs Version. Gut, stimmt, sagt er. Einmal sei er mitgefahren zum Autorennen. Das sei aber nichts für ihn. Viel zu laut und ökologisch ein einziger Wahnsinn. Von einer Yacht wisse er gar nichts. Und die Gäste hätten nur in einem Hotelschiff gewohnt. Nicht schlecht, aber unspektakulär. Von wegen sechsstellig. Wenn er mit Geld um sich geworfen habe, dann für soziale Projekte, Spenden für Tsunami-Opfer, für Kulturprojekte und die Ausbildung der Kapitäne auf seinen Schiffen. Wir halten das jetzt erstmal für die Wahrheit. Der Herr der Schiffe. Vom Absturz eines Global Players. Feature von Rainer Kars. Erzähler Peter Kämpfe. Zitator Klaas Christoffersen. Schnitt, Ton und Technik Corinna Gartmann und Wolfgang Dirks. Musik Serge Weber. Regieassistenz Ralf Jordan. Regie Hans-Helge Ott. Redaktion Michael Augustin. Eine Produktion von Radio Bremen 2013 für das ARD Radio Feature. Meine Damen und Herren, noch ein kurzer Hinweis der Redaktion. Der Herr der Schiffe wird auch Thema einer Fernsehdokumentation unseres Autors sein, die das erste am 9. Dezember um 22.45 Uhr ausstrahlt. In der Reihe Die Story im Ersten.